1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich, hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht sind wir wieder ganz offen und frei für alle eure Themen. Nach unserer Sendung gestern rund um den Po haben wir es heute wieder mit aller freien Themennacht zu tun. Also ihr könnt euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt oder diskutieren wollt oder streiten wollt oder beraten wollt, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Armin. Und Armin ist 22. Guten Morgen, Armin. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du mich an, Armin? Es geht um meine Gewaltausbrüche. Mhm. Was passiert denn dann, wenn du einen Gewaltausbruch hast? Also ich habe mich total sehr schwer unter Kontrolle. Mhm. Und ja, ich habe jetzt letzten Sonntag schon so ein Problem gehabt. Am Sonntag? Genau. Ja, und was ist da passiert? Also ich habe ziemlich viel Stress auch mit meinen Nachbarn. Ja. Die wollten mich schon Anfang an aus der Wohnung haben, schon früher. Mhm. Und ja, jetzt ist das halt schon so eskaliert, dass ich meinen Nachbarn beinahe die Fresse kaputt geschlagen hätte. Beinahe oder du hast es? Beinahe. Was heißt beinahe? Es gab schon, du hast zugeschlagen. Ich habe zugeschlagen, bloß da ist halt, auf der anderen Seite sage ich auch Gott sei Dank, seine Wohnungstür kaputt gegangen. Ja. Und? Was heißt das? Wie bitte? Was heißt das? Ist die da, hat er die dazwischen gehalten, die Wohnungstür, oder was bedeutet das? Ja, also er hat die Tür zugemacht gehabt und ich war schon dabei beim Zuschlagen. Achso, das heißt, die Tür hat ihn letztendlich geschützt. Genau. Wie oft warst du denn in deinem Leben schon gewalttätig? Ziemlich oft. Also mit 10 habe ich schon meine erste Straftat gemacht. Also habe ich schon meine erste Körperverletzung hinter mir. Mhm. Und es ist dann immer weiter hochgesteigert. Also ich habe auch Medikamente und alles genommen. Warst du denn deshalb auch schon im Gefängnis? Ja. Du warst deshalb im Gefängnis. Wie oft und oder wie lange? Also ich war fast 2 Jahre gesessen. Wegen Körperverletzung? Genau, schwerer Körperverletzung. Weißt du überhaupt, wie viele Menschen du schon verletzt hast? Kannst du das überhaupt noch nachrechnen? Nicht. Nicht? Kann ich gar nicht aufzählen, ne. Weißt du denn den schwersten Fall, den du zu verantworten hast, wo du am heftigsten zugeschlagen hast? Der heftigste Fall, der ist so ausgegangen, dass ich den anderen ins Koma geschlagen habe. Also er war Zeit lang auch im Koma gelegen. Mhm. Ich habe eine Tochter auch gehabt. Ja. Und da war ich damals auch mit meiner Ex-Freundin unterwegs noch. Und der ist genau dann halt auch auf meine Tochter und auf meine Ex-Frau losgegangen. Der ist auf deine Tochter und Ex-Frau einfach so losgegangen? Genau. Ja, weil so meine Ex-Freundin, das ist eine Afroamerikanerin gewesen. Mhm. Und da waren wir nämlich unterwegs und genau in so einem Scheißviertel, wo Nazis rumgehangen haben. Dieser Mann, den du da ins Koma geschlagen hast, was ist aus dem geworden? Weißt du das? Also, was ich jetzt auch mitbekommen habe, doch eine Verhandlung ja. Also er hat zwar überstanden, wo ich dagegen eigentlich sagen muss, was ich getan habe in der Hinsicht bei ihm, tut mir ehrlich gesagt auch gar nicht leid. Was ist denn aus diesem Mann geworden? Also er ist schwerbehindert. Er ist schwerbehindert? Genau. Er ist in deinem Alter ungefähr? Der war älter. Hm. Wann ist das passiert? Vor 2 Jahren. Ja. Warst du deshalb auch im Knast? Genau. Dann bist du gar nicht so lange raus aus dem Knast. Nein. Und hast seitdem schon wieder einige Sachen gemacht? Genau, also jetzt kommt nochmal eine Verhandlung auf mich zu. Da kann es passieren, dass ich vielleicht für 9 Monate aber rein muss. Wenn es blöd läuft, sogar noch länger. Du sagst, weil ich ja schon eine Bewährungsstrafe habe. Du sagst, dass du Medikamente nimmst. Wer gibt dir die Medikamente? Also, es sind verschrieben worden. Ich war ja damals auf dem Internat. Und da war auch so eine Art Klinik. Die haben ja so Medikamente gegeben. Okay, das liegt aber dann doch schon eine ganze Weile zurück. Genau. Du bist derzeit in keiner psychiatrischen Behandlung? Nein. Weil ich versucht habe, das selber zu lösen. Also ich habe es versucht gehabt ohne Medikamente. Wie hast du das denn versucht? Ich habe die ganzen Medikamente, wo ich bekommen habe, habe ich auf Seite. Also okay, das ist ja unter Umständen noch nicht die Lösung. Wie hast du denn versucht, gegen deine Aggression anzugehen? Oder die Aggression unter Kontrolle zu kriegen? Also ich habe jetzt schon fast 6 Jahre durch Boxen. Und total. Okay, aber 6 Jahre Boxen heißt ja, die ganzen letzten 6 Jahre hast du ja, da war dann deine Gefängnisstrafe dazwischen, aber da hast du ja immer wieder schlimme Sachen gemacht, trotz Boxen. Ja, genau. Wie denkst du denn über dich? Fühle mich total scheiße. Weil selber denke mir ein Hintergedanke auch, ich versuche jedes Mal ein neues Leben anzufangen, ohne dass ich irgendwie was mit der Polizei oder mit dem Gericht zu tun habe. Was glaubst du denn, warum hast du denn so viel Hass und Aggression in dir? Ich habe eine, wie soll ich sagen, schlimme Kindheit auch hinter mir. Gut, das haben viele Menschen und die werden trotzdem nicht so. Und du bereust auch nicht, dass dieser Mann jetzt zeitlebens dass er behindert sein wird, Zeit seines Lebens? Also in der Hinsicht eigentlich gar nicht, weil es war ein Rechtsradikaler und meine Ex-Freundin, die ist ja selber beinahe auch wieder dem gestorben. Was ist die? Die ist fast gestorben, wieder dem. Ich will über diesen Fall nicht sprechen, aber auch wenn jemand rechtsradikal ist, ist das noch kein Grund, jemanden komatös zu schlagen. Das ist schon klar. Okay, lass uns gar nicht über diesen weiteren Fall reden. Ich weiß nicht, ob man das hätte anders auch lösen können. Es ist jedenfalls grauenhaft, wie alles gelaufen ist. Ja. Und überhaupt, wie es in den ganzen letzten Jahren bei dir auch offensichtlich gelaufen ist. Jetzt rufst du ja hier immerhin an und bekennst dich dazu, dass du so viel Unheil schon angerichtet hast, dass du sehr viel Leid anderen Menschen angetan hast, aber letztendlich dir selbst ja auch durch dein Verhalten, weil du kommst ja auf keinen grünen Zweig. Das stimmt, ja. Weil ich habe es bei der letzten Verhandlung, ich habe selber auch gemerkt, ich habe ohne Rechtsanwalt, war das sogar, habe ich versucht gehabt, mich selber aus dem Schlamassel, was ich gemacht habe, mich auch selber rauszuboxen. Und aber das hat nicht geklappt. Genau, weil ich auch selber bei der Verhandlung ziemlich aggressiv der Staatsanwältin und der Richterin gegenübertreten bin auch. Mich wundert, dass man während der Haftstrafe dir nicht nahegelegt hat, dass du zum Beispiel ein Anti-Aggressionstraining machen sollst oder eine Anti-Aggressionstherapie. Hat man dir das nicht angeboten? Nein. Weil ich war auch damals auch froh, wo man mir die 3 Jahre Bewährung gegeben hat. Also du bist eine tickende Zeitbombe, kann man so sagen, ne? Du bist davon. Ich kann ziemlich schnell ausflippen, ja. Du hast ja gerade gesagt, dass du ein Kind hast, ne? Gehabt. Gehabt? Wie gehabt? Ich habe ja damals in Kostenhof gewohnt auch. Und als ich dann damals heimgekommen bin, war Feuerwehr und alles da. Und ja, da ist auch meine Wohnung abgebrannt. Ja, aber wieso sagst du, ich habe ein Kind gehabt? Ist ein Kind gestorben? Das ist in dem Brand mit meiner Ex-Freundin gestorben, ja. Ach so. Und dieser Brand war ein Unglück. Genau. Und seit diesem Zeitpunkt sind meine Aggressionen immer schlimmer geworden auch. Hm. Ich tue selber zum Kämpfen. Ich schaue wirklich, dass ich jeden Streit und alles aus dem Weg gehe. Dieses Unglück, dass deine Freundin umgekommen ist und dein Kind auch, wie lange liegt das wiederum jetzt zurück? Das wären fast 4 Jahre. Also Armin, ich halte die Situation für äußerst ernst, die du über dich beschreibst, und deine Lage auch für äußerst, äußerst ernst und bedenklich. Du hast sehr viel Schuld auf dich geladen, du hast auch schlimme Sachen erlebt, wie wir gerade gehört haben, und du hast es angedeutet, ja auch von früher. Ich bin fest davon überzeugt, dass du bist ein junger Mann von 22 Jahren, der schon so viel jetzt erlebt hat und hinter sich hat, dass du das nicht alleine schaffst, dass du nicht Herr über dich selbst wirst. Insofern finde ich es auf jeden Fall schon mal gut, dass du dich hier bei uns gemeldet hast, weil ich dir dringend, äußerst dringend nahelegen möchte, dass du dich in psychologisch-psychiatrische Behandlung begeben solltest. Wärst du dazu bereit? Bereit wäre ich dann schon, ja, das war selber auch schon mein Gedanke. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir würden dich nämlich jetzt gerne beraten, das heißt meine Psychologin, wie und wo du das anstellen kannst. Mach es so schnell wie möglich, um weiteres Unglück zu verhindern. Mhm. Ja? Ja. Gut. Dann bitte ich dich aufzulegen, Armin, und du wirst von meiner Psychologin, der Elke, angerufen. Und die erklärt dir, was du tun kannst, wo du es tun kannst, okay? Okay. Okay, dann legst du auf, wir melden uns gleich. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. 0800 220 50 50 und hier ist Dora. 76. Guten Morgen, Dora. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Dora. Hier bin ich. Ja. Ich habe lange mit mir gekämpft, ja, ob ich mit dir darüber rede. Ja. Heute mache ich's. Um was geht's denn? Mein Guter, es geht darum, am 19. Juli habe ich mir das Leben genommen. Hast du versucht, dir das Leben zu nehmen? Na, ich bin ja den nächsten Tag dann erst Mittag um 1 in der Intensivstation munter geworden. Wir reden von diesem Jahr. Ich rede von diesem Jahr. Wie hast du dir denn versucht, das Leben zu nehmen? Warum? Nee, wie hast du... Mit Schlaftabletten. Mit Schlaftabletten. Ja, und dann kann ich auch gleich die nächste Frage stellen, die du gerade gestellt hast. Warum? Warum? Weil ich mit meinen Kindern zusammen wohne. Also in einem großen Haus. Da habe ich meine Räumlichkeiten für mich. Aber die Küche haben wir gemeinsam. Das klappt wunderbar in der Küche. Aber, wie will ich mal sagen, wir haben zueinander kein Vertrauen mehr. Wie viele Kinder sind das denn? Na, meine Tochter, der Schwiegersohn und die Enkelkinder. Aber die Enkelkinder sind ganz liebe Kinder. Und dann trinken die beiden Erwachsenen. Und dadurch sind meine zwei Jungs, also ich rede von Enkelkindern, sind die in der Schule sitzen geblieben, alle beide. Habt ihr denn, das heißt du und deine Tochter und der Schwiegersohn, habt ihr viel Streit miteinander? Ja, sehr viel Streit. Und ihr wohnt eben dann doch so eng zusammen und habt immer zu miteinander zu tun? Ja, ja. Ich muss mich zum Beispiel, wenn ich alleine bin, in meinen Räumlichkeiten, ich bin ja immer alleine, dann muss ich mich einschließen, dass die Tochter nicht kommt und mich belegen tut in ihrem besoffenen Zustand. Was würde sie denn dann tun, wenn die Tür offen wäre? Na, da wird sie reinkommen und mich provozieren wollen. Also den Streit vom Zaun brechen? Sie, genau, genau. Und der Schwiegersohn genauso? Na, der hält sich dann immer ein bisschen mehr zurück, aber es ist ein Choleriker. Das heißt, das war so schlimm für dich geworden, dass du zu diesem drastischen... Ja, dass ich satt hatte, hier zu leben. Ich hatte es satt. Wie viele Jahre belastet dich das denn schon so sehr? 16 Jahre wohne ich mit den Kindern zusammen. Wir kommen von Mecklenburg. Mhm. Und seit 16... Und dort hatten wir ein großes Grundstück. Mhm. Und ich hatte mir dort ein Häuschen ausbauen lassen, mhm, was mal Stallung war. Mhm. Und ich hatte vor dem ein Haus und das habe ich gleich nach der Wende gut verkaufen können. Mhm. Und dadurch hatte ich Geld, mhm, und habe den Kindern neue Fenster in ihr großes Haus dort einbauen, mhm, lassen. Türen, mhm, alles und Garagentouren, 3 Stück. Mhm. Mhm. Also... Und was ist aus diesem kleinen Häuschen geworden, in dem du gewohnt hast? Das musste ich mit verlassen, weil ich abhängig war mit dem Strom und alles, weil das vom großen Haus rübergeleitet worden ist. Ach so. Unter die Erde. Mhm. Wenn die ausziehen, hätte ich kein Wasser und nichts im Winter. Mhm. Also das heißt, du musstest dann in das Haus mit zu Tochter und Schwiegersohn ziehen? Jawohl, mhm, jawohl. Und war das denn von die ganzen 16 Jahre vom Anfang an schon so schlimm wie in der letzten Zeit? Nein, da wohnte ich ja für mich in dem kleinen Häuschen. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber als du dann mit denen zusammenkamst? Na, das ist ja nun 3 Jahre, dass wir hier in Niedersachsen sind. Ach so, wir jetzt. In der Situation, wie du sie mir gerade beschrieben hast, wohnt ja erst 3 Jahre. Ja. Ja. Und da in diesen 3 Jahren ist es so schlimm geworden. So schlimm ist das geworden. Ich verstehe. Genau. Mhm. Würdest du sagen, dass beide Alkoholiker sind? Ja. Ja. Und die Kinder? Tagtäglich. Tagtäglich. Und die Enkelkinder leiden sind natürlich. Ganz liebe Kinder. Ja. Und du stehst zwischen den Fronten und kannst nicht helfen. Und ich kann nicht helfen. Die hat die Luft zum Atmen weggenommen quasi. Ich habe heute erst wieder zur Tochter gesagt, zu später Stunde, weil die um 9 von der Arbeit kam, sie soll doch endlich bitte in die Trinkerheilanstalt gehen. Mhm. Aber das macht sie nicht. Ja, also sie ist nicht zugänglich dafür, nein, wenn du das sagst. Du hast das am 19.07. sagst du, hast du die Schlaftabletten genommen und bist dann irgendwann in der Intensivstation aufgewacht. Ja, und da hatte ich Schläuche und Apparate um mich rum und mhm. War schlimm. Wer hat dich denn gefunden überhaupt? Mein Schwiegersohn. Ich bin vom Sessel gefallen und an diesem Tag habe ich mich nicht eingeschlossen. Mhm. Da habe ich das doch wahrscheinlich, bin ich noch mal aufs Klo, vermute ich, und habe im Tran vergessen, die Türe wieder zuzuschließen. Mhm. Und da bin ich vom Sessel gefallen. Ja, das heißt, du hattest noch gar nicht so lange die Schlaftabletten genommen, als der dich dann gefunden hatte. Ich vermute ungefähr 6 Stunden. Ach doch, so lange schon. Schon, mhm, und habe immer schön eine nach der anderen, mhm, und hatte mir aber auch schon 3 Glas Wasser hingestellt, dass ich da immer, mhm, zutrinken konnte, ja, zu den Tabletten. Bist du denn dann im Krankenhaus wieder so körperlich richtig hergestellt worden oder hast du noch Nachwirkungen jetzt zu spüren? Die kriege ich jetzt. Was sind das für Nachwirkungen? Das ist, dass mein Adern im Augen sind geplatzt. Mhm. Und dass ich Pickeln am Körper kriege. Ah ja. Mhm. Und das hatte ich vorher nicht. Ich hatte eine reine, glatte Haut. Wie haben denn jetzt deine Kinder auf dieses schlimme Ereignis reagiert, dass du dir fast das Leben genommen hättest? Die haben um schön Wetter gebettelt. Da war ein und dann nach der Intensivstation wurde ich erst einmal noch in eine Psychiatrie gebracht. Mhm. Mhm. Aber eine geschlossene. Mhm. Und was das für mich dort für ein Leben war, das kann ich nicht beschreiben. Grausam. Wie lange musstest du denn da bleiben? 3 Tage. 3 Tage. Und das hat aber dicke gereicht. Und da habe ich immer schon gesagt, ich möchte bitte hier raus, ich möchte raus. Aber es gab kein Raus. Die haben immer gesagt, ich könnte dann in die andere, in die offene hin. Mhm. Aber ich muss erst warten, bis da ein Platz frei ist. Hat sich denn jetzt die Situation zwischen dir und deinen Kindern etwas verbessert? Ja. Ach, das schon. Damals. Aber jetzt im Moment wieder nicht. Die kamen mich ja besuchen tagtäglich. Im Krankenhaus kamen sie. Entweder kamen die Enkelkinder oder meine Tochter und mein Schwiegersohn. Und dann haben die mich auch täglich besucht in dieser Psychiatrie. Aber jetzt ist wieder alles so, wie es vorher war. Und jetzt ist es wieder so beschissen. Das heißt, dir geht's nach wie vor wieder schlecht, genau wie vorher. Die trinken, die sind aggressiv und streiten und es ist alles ganz schrecklich. Habe ich das gerade am Anfang so richtig verstanden, dass du denen quasi dein ganzes Geld gegeben hast? Viel. Warum? Mindestens 80%. Ja, aber du kriegst eine Rente. Was? Du kriegst eine Rente. Ich bekomme Rente. So. Und muss jetzt im Monat 650 Euro auf den Tischplan legen. Für die, dass du da wohnen darfst in dem Haus? Ja. So, jetzt frage ich dich, warum ziehst du da nicht aus? Es ist unmöglich, weil ich unterschrieben habe einen Schein, wo ich mich verpflichtet habe, 400 Euro zuzugeben zum Kredit. Wir konnten ja das Haus in Mecklenburg nicht verkaufen. Hm. Das haben wir jetzt auf Miete abgegeben. Ich verstehe. Das heißt, da ist eine finanzielle Verstrickung. Ja, genau. Wenn du die 400 Euro zahlen würdest, könntest du aber ausziehen. Das geht ja schon. Aber dann habe ich ja wenig Geld. Dann hast du wenig Geld, ja, das ist mir schon klar. Könnte ich ja woanders keine Miete für mich bezahlen. Mhm. Kannst du aus dieser Verpflichtung nicht rauskommen irgendwie? Tja. Hast du dich von einem Anwalt mal beraten? Nein, das ist privat alles gewesen. Gibt es da ein Schriftstück? Ja. Mhm. Mensch, Dora. Ich habe eine beschissene Lage. Die Lage ist kompliziert, aber ich glaube, sie ist nicht ausweglos. Ich würde dir jetzt wirklich raten, dass du zunächst einmal zu einem Rechtsanwalt gehst. Dieses Schriftstück mitnimmst. Ich hoffe, du hast davon eine Kopie. Ja. Ja, das mitnimmst und die Sachlage mit dem besprichst. Das musst du beim Teufel zugehen, wenn es da nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, dass du da rauskommst. Wäre das für dich eine große Erleichterung, wenn du da ausziehen könntest? Ja, aber das ist nur so, wie dort der Möbelpacker. Wer weiß, wie die Räumlichkeiten wären, wo ich da hinkäme. Weißt du, Dora, ich kann gut am verstehen. Am besten wäre, ich würde in so ein Rentenheim. Oder sowas. In Altersheim. Ja, oder sowas. Ich kann gut verstehen. Da war ich schon jemanden mal so aufsuchen und habe mich befragt. Ja, sicher. Das wäre eine sehr gute Alternative. Da hast du recht. Wenn du etwas finden würdest, was dir gefällt, wo du dein einzelnes Zimmer hast, wo du sprichst so lieb, Jürgen. Du machst mir wieder so viel Mut. Ja, es gibt ja wirklich mittlerweile solche alten Seniorenheime, wo man die eigene Möbel teilweise mitnehmen kann und alleine ist und dennoch in der Gemeinschaft lebt. Weißt du, was ich einfach denke? Du bist eine Frau von 76 Jahren. Du hast wahrscheinlich auch ein hartes Leben hinter dir. Aber sehr hart. So, mit vielen Schwierigkeiten. Mein Guter, ich bin erst 75. Ich hatte mich versprochen. Ja, egal. Wir wollen nicht feilschen mit dem Alter, genau. Ne? Nein, was ich sagen will, ich finde, dass jemand in deinem Alter auch ein Recht darauf hat, einen schönen Lebensabend zu haben. Und nicht nur in Leid und Anspannung und Angst zu leben. Und deshalb musst du alles in die Wege setzen, dass du da rauskommst. Die Situation wird nicht besser. Und du warst ja schon am Rande der endgültigen Lösung, was eigentlich schrecklich ist. Ja, der liebe Gott wollte mich noch nicht loslassen. Ja, der wollte dich nicht loslassen. Und es geht ja auch darum, dass du auch wieder ein bisschen mehr Lebensfreude findest. Oh Gott, wenn du wüsstest, wie verhärmt ich geworden bin. Glaube ich. In diesen 3 Jahren. Kann ich mir absolut vorstellen. Du lebst unter einem Dach. Das Einzige, was mir Liebe gibt, ist meine Katze. Mit der lebe ich jetzt 18 Jahre zusammen. Mhm. Die kannst du dann auch mitnehmen in ein nettes Seniorenwohnheim. Ja? Ja, klar. Ach, aber die Umgebung wieder für die Katze, hier hat sie draußen den Garten. Ja, aber weißt du, das muss man irgendwie regeln. Jetzt geht es auch in erster Linie um dich. Ja, es geht um mich. Es geht um dich. Mach den ersten Schritt. Du bist ja eine fitte Frau, ich höre das ja, wie du sprichst. Such dir einen Anwalt und lass dich erstmal juristisch beraten. Ach, du bist so lieb. Und dann muss was passieren. Weißt du, wer uns zuhört? Na. Meine Freundin, mit der ich 55 Jahre schon befreundet bin. Ach, das ist ja nett. Wie heißt denn die Freundin? Ursel in Altenburg. Ach, die Ursel. Schöne Grüße an die Ursel. Du bist ein lieber Junge. Liebe Dora, das ist meine Einschätzung. Ja, das Leben, zum Rechtsanwalt. Das Leben ist kostbar und jedes Jahr und jeder Tag ist wichtig. Ja. Mach es so schnell wie möglich. Du hast keine Zeit zu verlieren. Ja. Und wenn du raus bist, machst du 3 Kreuze, bin ich sicher und wirst denken, Gott sei Dank, ich bin da raus und habe jetzt ein ruhiges Leben und kann mich auch ein bisschen freuen wieder. Ja. Ja? Ja. So, dann wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute. Danke. Tatkraft, dass du schaffst, das auch anzupacken. Ja. Liebe Dora, alles Liebe wünsche ich dir. Ich danke dir. Gerne. Ich danke dir für dieses Gespräch. Du hast mir so viel Kraft wiedergegeben. Das freut mich sehr. Liebe Dora, alles Gute. Tschüss, mein Guter. Tschüss. Danke. Mein Junge hat auch schon keiner lange nicht mehr zu mir gesagt. Sehr nett. Thorsten, 29. Guten Morgen, Thorsten. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Thorsten. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe also, ich bin völlig überrascht, dass ihr euch jetzt gemeldet habt. Erstmal vielen Dank. Ja. Bin natürlich ein bisschen überrumpelt. Die letzten Tage war ich in einer richtigen Sprechlage und jetzt, naja, auf jeden Fall. Um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass ich habe also ein Alkohol- und ein Drogenproblem. Mhm. Und lebe seit 8 Jahren mit meiner Frau zusammen, ja. Freundin zusammen. Ja. Und wir haben also ein fast 2 Jahre altes Kind, mhm. Wunschkind. Und sie hat sich also vor 4 Wochen circa von mir getrennt, sucht sich gerade eine Wohnung, wohnt also noch hier, mhm. sucht sich eine Wohnung und hat sich komplett verändert. Die hat sich getrennt von dir? Die hat sich getrennt von mir aufgrund meines Verhaltens. Und das ist einfach auch voll aufgrund der Alkohol- und Drogenprobleme. Ja, ich sag mal, die sind bei mir so, dass es kein normaler Mensch merkt. Ja, es ist also so ein ständiges, so ein Pegel, den ich brauche. Was? Nur zur Information. Also Alkohol, du trinkst regelmäßig jeden Tag Alkohol. Richtig, genau. Von morgens bis abends. Nur Bier, nichts anderes. Ja. Das aber jahrelang schon. Ja. Hast du einen Job auch? Ja, natürlich. Ich bin berufstätig und mit Meistervorhaben. Und Was machst du denn beruflich? Ich bin Zweirad- und Kfz-Mechaniker. Und das geht während des Jobs, kannst du immer so trinken? Ja, mehr oder weniger. Das ist also, wie gesagt, das merkt niemand. Merkt niemand. Und Drogen, welche Drogen nimmst du? Ich kiffe, also Marihuana. Ja, auch den ganzen Tag über? Nein, um Gottes Willen, also abends. Aber es ist schon so, dass auch seit Jahren. Also. Ja, wie viel, nur damit ich es mir richtig klar machen kann, du bist ein berufstätiger Mann, arbeitest dann 8 Stunden am Tag oder noch länger vielleicht. Wie viel trinkst du denn während der Arbeitszeit? Morgens vor der Arbeit 1-2 Flaschen Bier, eventuell 2. In der Mittagspause, so dass es jeweils natürlich keiner mehr beziehungsweise schon rausgekommen ist, weil ich bin freiwillig ins Krankenhaus gefahren und habe mich also 5 Tage kontrollieren lassen, also mit einem stationären Aufenthalt kontrollieren lassen. Also wir waren gerade bei der Aufzählung. Morgens schon mal 2 Flaschen, mittags auch schon mal 2 Flaschen. Und dann? Ja, und abends dann halt, also niemals in einen Alkoholrausch. Mhm. Also du bist nie so richtig Knülle, sondern es ist immer so ein Pegel, den du richtig, hältst. Ganz genau. Und kannst mit dem Pegel auch deinen Alltag managen quasi. Ja, auf jeden Fall, richtig. Also ohne wird es schon schwierig, sagen wir es mal so. Glaube ich. Hast wahrscheinlich jetzt auch, während wir reden, auch einiges schon intus, ne? Durchaus, richtig. Heute Abend. Ja. Mhm. Ja. So, und jetzt hat deine Frau, deine Freundin, mit der du 8 Jahre zusammen warst, und ihr habt ein 2-jähriges Kind, die hat sich jetzt getrennt vor 4 Wochen. Richtig. Mit der Begründung, ich kann nicht mehr. Ja, sie sagte zuerst, sie will sich nicht trennen und es ist erstmal nur eine räumliche Trennung, damit ich mal auf eigenen Beinen stehe und mal mein Leben in Griff kriege. Also ich war auch bei der Caritas in so einer Behandlung da. Das hat mir eigentlich eher gezeigt, dass ich Alkohol und Drogen nehme, weil ich allgemein Probleme habe. Hätte ich die, glaube ich, nicht. Welche Probleme hast du denn allgemein? Finanzielle und das ist einfach alles. Ich habe, mein ganzes Leben besteht aus Problemen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meister das irgendwie alles immer nur mit den Mit diesen Drogen. Aber du bist insofern einsichtig, dass du sagst, ja, ich hab durchaus ein Problem und da ist eine Abhängigkeit. Das richtig, aber ich kann dir sagen, aufgrund meiner Einsichtigkeit habe ich schon versucht, was dagegen zu tun und das hat mir gezeigt, das bringt mir nichts. Ja. Was hast du denn schon versucht? Ja, wie gesagt, ich bin freiwillig ins Krankenhaus gegangen. Die haben mich also kontrolliert auf meine Entzugswirkungen, Erscheinungen. Ja. Ja. Und da ist also nichts Großartiges hat da stattgefunden, aufgrund dessen, dass ich auch nicht harter Alkoholiker bin. Okay, warst du denn schon in einer richtigen Therapie und einer Klinik für Suchterkrankung? Nein, dafür habe ich auch gar keine Zeit, gar keine Möglichkeit. Das läuft ja immer über Wochen und das ist gar nicht möglich. Und ja, aber was ist denn die Alternative? Ich weiß überhaupt keine Alternative. Deswegen. Ich meine, du kriegst ja... Ich habe kein Geld, ich habe nur Geldprobleme, ich maloche von morgens bis abends. Warum hast du die Geldprobleme? Weil ich einfach alles noch nie auf die Reihe gekriegt habe. Du musst dir aber vorstellen, ich habe 2 Hunde und ich habe ein Kind und eine Frau und wir haben alles und uns geht super. Und ja, also, um das, also zu halten, ja? Das heißt, das Haus, da hast du natürlich eine ganze Menge Schulden offenbar. Nein, zur Miete. Also weißt du, mit Garten, das ist einfach alles Bilderbuchmäßig. Ja? Also das Haus gehört dir nicht? Nein, das gehört mir nicht. Ach so. Das ist, Darum geht es auch nicht. Ich stehe ich will nur verstehen, wo die großen Probleme sind. Also du arbeitest fleißig, verdienst also auch dein Geld. Wo kommen die finanziellen Probleme dann her? Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Und das ist einfach, Du kannst dich einteilen, das Geld. Ich habe tierische Probleme. Ich weiß es nicht. Ich komme überhaupt gar nicht mehr klar. Und hast du auch Schulden? Ja, durchaus. Wie viel denn? Also mindestens, ich sag mal, 15.000 Euro, die sich aber über so eine Insolvenz hier, wie heißt das hier, eidesstattliche, seit Jahren mich in Ruhe lassen. Ja, das ist aber, irgendwann kommt auch wieder der Hammer zurück. Und diese Arbeit, der du danach gehst, bist du selbstständig oder arbeitest nein, du? Nein, ich arbeite in der Firma. In der Firma? Ja. Wobei ich dazu sagen muss, die Firma ist insolvent. Ja, ich bin zurzeit krankgeschrieben. Die Firma hat Insolvenz angemeldet und wird jetzt übernommen. Also, und das heißt, das sind neue Ängste und neue Probleme. Es ist einfach alles. Wie es weitergeht. Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Deine Frau, so wie du es gerade erklärt hast, hatte ich so den Eindruck, dass die dich schon noch liebt. Hatte ich auch den Eindruck, bis vor 3 Tagen. Ja. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass da irgendwas, dass sie mich belügt. Und sie geht also kellnern und das auch relativ frisch ist der Job. Und Hat die dich denn jetzt verlassen? Hat die gesagt, wir wollen es erstmal so auf räumliche Trennung machen? Oder hat die gesagt, es ist vorbei, es ist Schluss? Nein, sie hat gesagt, sie will erstmal eine räumliche Trennung und sie würde mich abgöttisch lieben, hat sie mir vor einer Woche gesagt. Und ich wollte ja gerade darauf hinaus, vor 3 Tagen habe ich also rausbekommen, dass sie mich massiv belügt. Ja, und nicht auf der Arbeit ist, sondern bei jemandem, den ich gar nicht kenne, bei einem Typen. Und daraufhin weiß ich natürlich auch nicht mehr, was ich denken soll. Ne? Aber Thorsten, das ist ja auch das Normalste der Welt, wenn man so lange mit jemandem zusammen lebt, der so ein Problem hat, wie du es offensichtlich hast, ist das für einen Partner extrem belastend. Extrem belastend. Und ihr habt ja nun viele, viele, viele Jahre schon miteinander ausgehalten. Ja, ich möchte nicht wissen, was sie alles erlebt hat mit dir und wie viel Tiefs sie durchschritten hat. Ja, das ist, wenn du mein Verhalten wirst, meine Aussetzer, ja, die ich warum auch immer habe, ja, nicht kontrollieren kann, ja, zum Teil nicht mehr weiß, was ich getan habe, ja. Was heißt denn Aussetzer? Wirst du gewalttätig? Um Gottes Willen habe ich noch niemals jemanden angefasst, eben ganz im Gegenteil, ich schlag vor eine Wand oder eine Tür raus und ich bin ein ganz kleiner Hämpfling, ja. Ja, aber was sind denn Aussetzer? Eine Hand gebrochen, was bitte? Was bedeutet denn Aussetzer? Ja, so aufgrund von einem gestressten Tag und Alkoholgenuss, sage ich einfach mal, kriegt sie als letztes Lied am Tag, kriegt sie das ab und das ist absolut... Also die Stimmung, die schlechte Stimmung. Ja, ich lasse es vollkommen an ihr raus und völlig unzu... Mann, Thorsten, das ist aber jetzt richtig, entweder ist es ein extremer Warnschuss oder ist es schon viel mehr. Du musst was machen. Ja, Domian, was soll ich machen? Ja, du musst was machen, du bist 29 Jahre alt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Du bist einsichtig, das finde ich immer super. Das heißt, dir ist das Problem vollkommen klar. Du würdest dich auch als abhängig bezeichnen? Ja, eindeutig. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich nehme keine Drogen mehr und keinen Alkohol? Kannst du nicht? Nee, das geht gar nicht. Ich habe es versucht, es geht. Natürlich, irgendwie geht es. Zumal ich bei diesem Alkoholaufenthalt da im Krankenhaus auch natürlich abends was gekifft habe. Ja. Also so hart das jetzt auch klingen mag, letztendlich musst du in eine stationäre Behandlung, eine lange stationäre Behandlung. Ja. So, jetzt sagst du natürlich, es geht nicht. Ja, geht nicht, gibt's nicht. Es wird irgendwann gehen, wenn du einen Totalzusammenbruch hast, dann geht es auch. Ich weiß nicht, wie du das beruflich da regelst, das weiß ich nicht. Aber ja, das wäre durchaus möglich, sag ich mal. Irgendwie ist es möglich, aber ja. Es geht um deine Gesundheit, es geht um deine Zukunft, es geht um dein Kind, Mensch, du hast ein Kind. Ja, das ist ja das Schlimmste, weil wäre es nur die Frau, ja, aber das Kind. Ich liebe meinen Sohn, ich glaube, wie kein anderer. Ja. Ja. Sie nimmt den natürlich mit. Ja. Das bringt mich noch mehr auf die Palme. Ich könnte dann auf der einen Seite auch schon wieder ausflippen, ja. Ja, aber das bringt ja nichts. Ich setze doch kein Kind in die Welt, wenn ich sowas weiß, ja. Also musst du rigide mit dir selbst sein, hart mit dir selbst sein. Du musst eine Entscheidung fällen und etwas in die Wege leiten. Ja, und ich glaube, das fehlt mir irgendwie der Arsch in der Hose oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht ist jetzt das Fass übergelaufen, dass du jetzt es kapierst, dass du es tun musst. Die Frau ist weg. Vielleicht kommt die auch gar nicht mehr wieder. Und du hast ein Kind und trägst Verantwortung für dein Kind. Willst auch irgendwie Vorbild für dein Kind sein. Willst dem Kind irgendwann auch mal später, wenn das Kind älter ist, erklären, was alles passiert ist. Wenn du dich jetzt weitergehen lässt und keinen Arsch in der Hose hast, wie willst du das deinem Sohn in 10 oder 20 Jahren erklären? Kannst du nicht erklären. Das ist richtig. Wenn du aber jetzt... Das ist doch alles richtig, aber... Ja, ich weiß, dass da wahrscheinlich 1000 Sperren sind, aber man muss ja erstmal so vernunftsmäßig darüber reden. Ja. Nur so kannst du es dir ja selbst auch einbläuen, das, was passieren muss. Ja. Weil du kannst jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja erst 29 Jahre alt, du kannst ja jetzt das Ruder wirklich noch umwerfen. Abgesehen von den ganzen gesundheitlichen Dingen, die du dir da antust. Das merkst du jetzt noch gar nicht, aber Doch, ich habe mich ja also gemeldet im Krankenhaus, weil es mir auch körperlich schlecht geht einfach. So. Ne? So. Also es gibt alle Argumente dieser Welt, sagen, Thorsten, du musst was tun. Ja. Und da musst du es tun. Da musst du zum Arzt gehen, dann musst du dann zu einer Drogenberatungsstelle gehen und dann geht die ganze Maschinerie geht dann los. Ja, da war ich ja, wie gesagt. Ja, du warst in irgendeinem Krankenhaus, ich weiß nicht, ob das... Nein, danach war ich in der Caritas in Behandlung. Ja, okay, dann muss man einen neuen Anlauf unternehmen. Ich finde, da habe ich nur gelernt, dass ich trinke und solche Sachen mache. Das hat alles Gründe, weil ich sonst nicht... Würde es mir sonst gut gehen, glaube ich, würde mir das viel leichter fallen, damit aufzuhören. Ja. Wie auch immer, du musst jetzt einen anderen Weg gehen, um dauerhaft in eine Therapie, in eine Klinik zu kommen. Ja. Ich kann dich jetzt gerne beraten lassen von meiner Psychologin, welche Art der Therapie und Klinik für dich das Beste wäre. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, das können wir dir anbieten. Ja, das würde ich gerne machen. So, ja. Gerne. Und dann musst du für dich entscheiden, welchen Weg du dann bald von dir aus einschlägst. Nur so geht's. Ja. Keinem Süchtigen kann geholfen werden, wenn er selbst sich dafür nicht entscheidet. Keinem. Ja, das ist richtig. Das ist die alte Weisheit. So, ja, Thorsten, dann legst du bitte auf und wirst von Elke, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Und ihr könnt alles Weitere dann besprechen. Alles klar. Wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Vielen lieben Dank, ja. Gerne, Thorsten. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ingrid ist hier. Ingrid ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ingrid. Um was geht's? Eigentlich um das gestrige Thema. Geschichten rund um den Po. Genau. Ja. Ich habe es gestern versucht, aber bin nicht ganz durchgekommen und wusste auch gar nicht so richtig, ob mein Thema überhaupt dazu passt. Genau. Aber erzähl einfach mal. Also ich habe 18 Jahre lang einen Bandwurm gehabt. Oh. Und 18 Jahre lang? Ja. Während der ganzen Kriegszeit als vierjähriges Kind. Ach so, so lange gibt es so. Habe ich den bekommen. Mhm. Und mit 22. Da ist eine neue Kur auf den Markt gekommen. Hm. Und die hat den Gott sei Dank besiegt. Hm. Eine neue Kur heißt ein Medikament. Ein Medikament. Ja. Und vorher habe ich immer, ja, man nannte das Kur. Vorher habe ich als Kind Medikamente bekommen. Hm. Und weil der ja rausgehen sollte aus dem Körper. Und dann habe ich, also während dieser Kur, ich nenne das jetzt mal Kur. Ja. Und dann ging von der Menge her, nur dass du eine Vorstellung hast. Ich habe an deinen Kollegen schon gemerkt, das könnt ihr gar nicht mehr wissen, diese Vorstellung. Das ist ein Wegglas voll von 2 Litern nur Bandwurm gewesen. Der ist rausgekommen durch diese Giftkapseln, die ich schlucken musste. Also nochmal, ein Sektglas? Ein Wegglas, sondern ein Wegglas, ein Gurkenglas. Ein Wegglas. Ein dreifaches Gurkenglas. Und als der Bandwurm dann rauskam, der kam durch den After raus. Der kam durch den After raus. Der kommt, deshalb ist das ja Sache um Po. Sag nochmal, der kommt nur aus dem Po raus. Wie lang war er? Sag's nochmal. Wie bitte? Wie lang war er? Der Bandwurm? Ja. Oh, ich weiß gar nicht, wie lang. Ein ganzes Sektglas von, musst du dir vorstellen, Regenwurm. Also so dick wie ein Regenwurm? Nee, nicht so dick. Plattgehauen wie eine Nudel. Mhm. Wie eine Bandnudel, ein Stückchen. Ach so. Ne? Und der ist ein Stück Bandwurm, wenn das rauskam, dann ist es ja reif gewesen. Ne? Mhm. Dann ist es 3 Zentimeter lang gewesen, mhm, wenn es sich streckte wie ein Regenwurm, um vorwärts zu kommen. Und dann krabbelte das wieder zusammen wie ein Wurm, ist ja ein Wurm. Mhm. Und dann war es wie eine Erbse, eklig, ja. So eklig. Das, heißt, du bist quasi damit aufgewachsen. Von deinem vier Jahre, sagst du, da hast du es bekommen, wahrscheinlich. Ja. Und erst mit 22 dann verloren. Deine ganze Jugend, deine ganze Pubertät, halt hast du damit erlebt. Du wusstest das während dieser Zeit, dass du einen Bandwurm hast und man wurde nicht Herr drüber. Hast du dich da sehr geekelt vor dir selbst? Natürlich habe ich mich geekelt. Aber was viel schlimmer war, wenn so Vollmond war, dann schmiss das Tier an die 40 Stücke ab. Was heißt Stücke ab? Ja, immer so Stückchen. So wie ich eben gesagt habe, 3 Zentimeter. Also von sich selbst? Von sich selbst? Von sich selbst. Konnte ich nicht. Nicht mit Muskelkraft konnte ich nicht regulieren. Also diese Stückchen kamen dann aus dem After raus? Die kamen aus dem After raus. Kamen die raus, während du auf der Toilette warst? Oder kamen nein, die so, nein, die beim kamen Tanzen, beim Sex überall. Ist das krass. Das ist krass. Beim Spielen und während der Kriegszeit hatten wir nicht mal Gummi in den Schlüpfern. Ich konnte über keine Mauer hüpfen. Wenn so ein Bandwurm rauskam und ein anderes Kind würde helfen, dass ich rüberkomme, dem konnte so ein Ding ins Gesicht fallen. Habe ich getanzt. Hing so ein Ding auf der Wade. Ich merkte das ja, wenn es draußen war, wurde es kalt. Ist das Wahnsinn. Ja. Wie war das denn, wenn du dann normal zur Toilette gegangen bist? Kam dann auch ein Stück mit dem raus? Mit dem Stuhlgang, ja. Darum habe ich meine Kinder auch zu Hause gekriegt und nicht im Krankenhaus. Weil du dich geschämt hast? Natürlich. Ja, also, Entschuldigung. Das kann sich gar keiner vorstellen. Nee, ich stell mir vor, du sitzt auf der Toilette, machst dein Geschäft und dann kommt dabei auch der Bandwurm raus. Da kommen die Stückchen. Da kommen die Stückchen. Im Code. Ach so. Dann ist die Wurst auf Deutsch gesagt, kann man so eklig sagen. Da musste ich immer aufpassen. Ich konnte nicht. Früher gab es ja auch noch Plumpstoiletten und während der Kriegszeit hatten wir kein Wasser. Was meinst du, wie ich gelitten habe? Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht ist da irgendein Hörer, der das auch erlebt hat. Vielleicht nicht so lange wie ich. Aber dem ich aus der Seele spreche, denn sonst will es ja gar kein Mensch wissen. Ja, spürt man eigentlich im Leib diesen Bandwurm auch, wie der sich bewegt oder irgend sowas? Wenn ich jetzt, also der Arzt sagt, ich habe auch verwachsene Gedärme, wenn ich jetzt was gegessen habe oder während der Kriegszeit nichts zu essen gab, da hatte meine Mutter immer Angst, dass er mir aus dem Hals kommt und dass ich ersticke. Ich durfte immer Brot drinne essen, dass der ja unten blieb. Das heißt, hast du den auch schon mal gespürt am Hals, dass er hochkommt? Nee. Das nicht. Aber die Gefahr hätte bestanden? Die Gefahr hätte bestanden, das wäre schon da gewesen. Hast du auch gemerkt, wie der sich in dir bewegt hat? Ja, das habe ich gemerkt. Ist das ekelhaft. Wenn ich irgendetwas gegessen habe, dann hat er sich zum Klumpen zusammengezogen. Dann habe ich das auch einmal erlebt, da war ich in der Lehre. Das ist wirklich Schweinkram, was man so erzählt, ne? Da war ich in der Lehre, musste zum Klo, wir hatten Lakritzen gegessen, wir waren Lehrlinge. Und ich musste zum Klo, ganz normal, wenn mich abwischen, hab ein Geschäft gemacht. Ich denk, was ist das denn? Da hing ja eine dreifache Ausführung raus. Der ging nicht runter, ging nicht rauf. Das war eklig, das kann ich dir sagen, aber ich bin zum heutigen Tag nicht vergessen. Ist man da nicht geneigt, ihn dann rauszuziehen? Hab ich versucht. Du glaubst ja gar nicht, wie man den Ekel überwindet. Aber du hast ihn nicht richtig rausgekriegt. Nee, geht nicht. Der sitzt ja bis oben. Das ist ja Meter lang. Also könnte man ziehen und ziehen und ziehen, da passiert. Nee, passiert gar nichts. Lässt los und dann geht er sofort wieder zurück. Körper. Du hast gerade beiläufig gesagt, auch beim Sex. Du warst ja damals eine junge Frau, wo man dann auch die ersten Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, während Und wenn man flott dabei war und ich merkte, da kommt ein Stück Bandwurm, du glaubst gar nicht, wie schnell ich meinen Mann runterkriegen musste. Dass er das nicht merkt, dass er sich nicht von mir ekelt. Ach, da warst du schon mit deinem Mann zusammen oder mit deinem späteren Mann? Ja, ich habe jung geheiratet. Hast du jung geheiratet? Wusste dein Mann denn von dem Bandwurm? Nein. Hast du dich geschämt, ihm das zu erzählen? Ja, natürlich. Das wusste keine Klassenkameradin, kein niemand. Deine Mutter wusste es? Meine Mutter wusste das, die hat ja auch die Kuren mit mir machen müssen. Und dann kam die große Erleichterung, als du 22 warst, dann gab es ein Medikament, endlich ein Kurmedikament, was du schlucken konntest. Und dann ich habe in Berlin gewohnt derzeit mit meinen Kindern und war da verheiratet, bin in Hamburg und gehe zum Arzt mit meinen Kindern, will irgendwas haben. Das ist eine junge Vertretung von der Uni und ich war ja auch jung, ich war ja gerade 20. Und der flachs noch mit mir und sagt, ob er sonst noch was für mich tun kann. Ich sage, nee, Sie können mir doch nicht helfen. Sagt er, was haben Sie denn? Ich sage, ich habe seit 18 Jahren einen Bandwurm und ich habe Kopfschmerzen, also ewige Kopfschmerzen. Und dann sagt er vom Bandwurm, da gibt es eine neue Kur, hat er mir die aufgeschrieben, gibt es ein neues Medikament. Hat mir das aufgeschrieben und das kann man heute noch im Lexikon nachlesen. Ich habe das Medikament auch behalten, dass es erst 57 auf den Markt gekommen ist. Als du das dann eingenommen hast, wie schnell ging das denn, dass der Rucki-zucki, drei Tage weg war. Und da ist er dann in dieses Wegglas. Der hat sich im Leib zersetzt. Ist das widerlich? Aber was für eine Erleichterung muss das für dich gewesen sein? Das kann ich dir gar nicht sagen. Und deshalb habe ich gedacht, das passt eigentlich in dieses Thema rein. Das passt gut in das Thema rein, ja. Das heißt, du musst doch eine richtig befreite Frau gewesen sein. Natürlich. Ganz anders. Ich bin eine ganz andere. Weil mit meinem Mann, der hat gedacht, was hat die denn da plötzlich? Wie? Du hast dir doch wahrscheinlich damals auch Gedanken gemacht, wie habe ich mir den denn geholt? Wie holt man sich denn einen Bandwurm? Ich war ja 4 Jahre im Sand. Das war ein Eierbandwurm, nannte sich das. Ja. Und das holt man sich von den Kindern dann. Ja. Das du warst, man. Ich habe gerade mal, du warst auf dem Land. Oder ich, nee, im Sand, in der Sandkiste. Ach so, und da. Als Kind, als vierjähriges Kind. Und im Sand lebt dieser Wurm? Ja, oder man hat vom Hai gegessen irgendwo. Schweinebandwurm gibt's ja auch. Ja, heute hört man das gar nicht mehr so, ne? Nein, darum wollte ich auch erst gar nicht anrufen. Aber weil es 57 erst dieses Medikament gab, habe ich gedacht, und viele Leute hören dich ja. Und ich habe einmal ein Ehepaar getroffen. Da hatte der Mann 3 Jahre lang ein Bandwurm. Wir haben auf der Reise im Urlaub. Wir haben so gelacht miteinander, weil wir brauchten ja gar nichts zu erzählen. Ja, genau. Ein kleines Stichwort und jeder wusste, was bei dem anderen passiert ja, war. Ja, hinterher, nach so vielen Jahren kann man drüber lachen. Damals war es bitter ernst, ne? Das war ganz schlimm, ja. Mensch, Ingrid, da bin ich ja froh, dass der Bandwurm weg ist bei dir. Ich habe gedacht, vielleicht kann man das ja mal sagen. Das ist wirklich eine irre Geschichte und da kann man froh sein, dass die Zeiten sich geändert haben mit Hygiene und so, dass es heute, wobei wahrscheinlich in der dritten Welt oder in armen Ländern das auch noch verbreitet ist, man weiß es nicht. Ja, und Hygiene nutzte ja gar nichts. Ich war ja sowas von sauber, meine Mutter war sowas von sauber. Und ich habe ja alle Jahr, einmal im Jahr durfte man nur diese Giftkur machen. Aber ist rausgekommen, nur der Kopf nach einem halben Jahr war wieder nachgewachsen. Wahnsinn. Interessante Geschichte, Ingrid. Schön, dass du angerufen hast. Okay. Danke dir vielmals. Alles hat Gute wünsche. Durchzukommen. Ja, sehr gerne. Das freut mich. Ich höre dich nämlich immer, seitdem du da bist auf dem Sender. Ah, so lange schon. Gut. Liebe Ingrid, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und wir machen weiter mit Jens. Der ist 35. Guten Morgen, Jens. Ja, hallo. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Jens. Was ist dein Thema? Ja, bei mir geht's um Angst- und Panikattacken. Die ich seit circa 6 Monaten habe, beziehungsweise jetzt nicht mehr so intensiv wie ganz zu Beginn. Und auch so ein bisschen die Geschichte, die damit einhergeht, wie man, ja, ich sag mal, von den Ärzten, wenn man sich an die wendet in seiner Not, wenn man nicht weiß, was damit einem los ist, behandelt wird und mit was man da unter Umständen auch abgefüllt wird. Beschreib mir doch mal zuerst, was genau für Angst- und Panikattacken das sind bei dir. Also Angst- und Panikattacken, das ist bei mir eine generalisierte Angst. Es ist keine spezielle Phobie, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man jetzt Angst hat, in den Fahrstuhl zu gehen oder Höhenangst hat, sondern das kam anfangs, es gab einen bestimmten Auslöser dafür und das kam dann in Abständen von 1-2 Tagen, plötzlich auftretende Atemnot, die Angst zu ersticken, schweißnasse Hände, richtig weiß im Gesicht, am ganzen Körper zitternd. Und das legt sich normalerweise von alleine wieder nach einer halben Stunde bis Stunde. Nur wenn man nicht weiß, was da mit einem los ist und man wirklich denkt, man stirbt jetzt, geht man natürlich in seiner Not dann zum Arzt und bekommt dann, wenn man Pech hat, muss ich im Nachhinein sagen, Medikament verschrieben, das leider Gottes in dem Moment, muss ich sagen, auch wirkt. Das heißt, man vertraut dem Arzt und das fällt unter die Gruppe der Benzodiazepine. Also ein Beruhigungsmittel? Ist ein Beruhigungsmittel. Mhm. Es gibt da verschiedene Arten. Ich muss da ja keine Marken nennen. Nein. Und das Problem ist, als Betroffener, dieses Zeug wirkt. Und dadurch gewöhnt sich der Körper unheimlich schnell daran. Aber es löst nicht das Problem? Nein, es löst eben nicht das Problem, sondern nur die Auswirkung. Und bei mir war es dann so, dass ich irgendwann so sensibilisiert war, dass ich beim kleinsten Zicken im Zeh, sag ich mal, schon dachte, jetzt kommt wieder eine Panikattacke und habe dann schon vorsorglich dieses Zeug genommen, um mich dann so ein bisschen runterzuhalten. Habe Gott sei Dank nie eine gewisse Dosis überschritten. Und das Problem ist schlicht und ergreifend, wenn man es 3-4 Wochen am Stück nimmt, ist man schon in der Sucht drin. Ist das ein Medikament, was man vergleichen kann mit Tavor oder mit Valium? Tavor, ja, ich wollte diesen Namen jetzt nicht nennen. Kann man aber ja nennen. Ist ja, ist das, ist das Tavor, was auch vielleicht bekannt ist, ist Diazepam oder ähnliches. Ist ein sehr, sehr wirksames, aber ein sehr gefährliches Medikament. Richtig. Auch was man wirklich nur mal so kurzfristig, finde ich, einsetzen sollte. Weil man sollte es, wenn ich unterbrechen darf, eigentlich gar nicht einsetzen, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich habe mich im Internet natürlich auch da schlau gemacht, in Foren mit anderen Betroffenen, und habe leider Gottes lesen müssen, wie leichtfertig andere damit umgehen, die eigentlich gar keine Angst- und Panikattacken oder ähnliches haben oder gesundheitliche Probleme, sondern die so ein Zeug wirklich einschmeißen, ganz locker weg, weil sie eben eine Prüfung anstehen haben, bei einer Uni oder sonst wo. So, jetzt, dich plagen diese Angst- und Panikattacken erst, Gott sei Dank, sage ich mal, seit 6 Monaten. Ja, aber jetzt zum Glück seit 4 Monaten nicht mehr in dieser körperlichen Auswirkung aufgrund der Medikation. Ich war zwischenzeitlich auch in einer psychosomatischen Kur. Mhm. Die hat mir sehr geholfen, da konnte ich das Medikament auch reduzieren. Mhm. Und als ich aus dieser Kur rauskam, fiel ich regelrecht in ein richtig tiefes Loch. Also dieses Abgefangene, dieses Sicherheitsgefühl, ständig jemand um mich herum, das war weg. Mhm. Ich habe zum Glück eine sehr verständnisvolle Lebenspartnerin, die mich abfangen kann. Ja. Und bin dann aber zu Hause wirklich total in ein Loch gefallen, was viele berichten, die mit Angst- und Panikattacken in der Psychosomatik waren, dass sie sich... Wie geht es denn jetzt aktuell heute? Ja, aktuell geht es, weil ich das Mittel nach und nach ausschleiche. Mhm. Wie gesagt, bist du denn im Moment in einer guten psychologisch-psychiatrischen Behandlung? Nee, das ist ja gerade das Problem. Ich bin in einer therapeutischen Behandlung. Ja. Aber es ist ganz schwer, etwas zu finden, wo man wirklich, reden kann. Man hat seine Uhr da stehen, 45 Minuten. Mhm. So, und das hat man einmal die Woche und dann ist Feierabend. Und die andere Alternative ist, ich hatte mich zwischenzeitlich selber in die Psychotherapie einer LWL-Klinik, also Psychiatrie, aber die Psychotherapiestation einweisen lassen, weil ich zwischenzeitlich auch noch Zwangsgedanken bekam durch diese Medikamente. Mhm. Also, aber ich meine, das ist ja normal, dass man natürlich nur ein bestimmtes Zeitpensum dann hat, wenn man zum Arzt oder Psychologen geht. Wenn man eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde reden kann, ist das ja schon mal ein Anfang, wenn man zu einer guten Person kommen kann. Das ist richtig. Das generelle Problem, was ich festgestellt habe, ist, dadurch, dass man mit dieser Angst auch noch andere Sachen entwickelt, so eine sogenannte Agoraphobie, also das heißt, man traut sich anfangs noch nicht mal mehr vor die Tür, vor dem Briefkasten, oder man traut sich nicht einkaufen. Also es gab Phasen, da habe ich geweint, weil ich es geschafft habe, meiner Freundin mit dem Fahrrad ein Stück Kuchen vom Bäcker zu holen. So stolz war ich auf mich. Und die Medikamente, die man dazu nimmt, verändern einen charakterlich teilweise so sehr, dass man in solchen Schwankungen ist. Es gab Tage, da bin ich wie aufgestachelt mit dem Fahrrad 20 Kilometer am Stück gefahren. Und 10 Minuten später ging gar nichts mehr. Ich habe es nicht mehr zum Briefkasten geschafft. Ja. Würdest du denn sagen, dass du im Moment auf einem guten Weg bist? Also ich fühle mich auf dem guten Weg. Ja. Das Problem ist, es kommt durch die Medikation und dadurch, dass ich sie ausschleiche, immer mal wieder was Neues. Die letzten Tage ist es bei mir so ein enormer Schwindel, ein sehr wackeliges Bein. Ich habe mir auch einen Fuß schon durch die Medikation, wenn ich das offen sagen darf, versaut. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Das ist jetzt schon das würde jetzt ein Fachgespräch werden, was ich natürlich nicht leisten kann. Ja, das ist klar. Das möchte ich gerne, dass du das mit meiner Psychologin führst. Da bist du an der besten Adresse und die kann dir da auch jetzt ein bisschen wegweisend sicher helfen, wie du dich weiter verhalten sollst und was du einnimmst und was du nicht einnimmst. Sollen wir es so machen, das Jens? Das können wir machen. Was ich generell einfach nur vielleicht zum Abschluss sagen möchte an viele, die zuhören, und ich habe gelernt durch meine Krankheit, dass sehr viele da draußen so etwas haben, einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig mit dem umzugehen, was man da verschrieben bekommt. Ja. Weil das kann teilweise mehr Schaden anrichten, als dass es vielleicht im ersten Moment hilft. Okay. Jens, dann legst du bitte auf, wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Okay, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Aleska, 32. Guten Morgen, Aleska. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir einfach irgendwo an. Ja, okay. Ich fange jetzt mal bei der Weihnachtsfeier an. Auf der Weihnachtsfeier habe ich mit meinem Arbeitskollegen rumgeknutscht. Mit einem? Ja. Mit einem. Ja. Danach war eigentlich Pause und Anfang diesen Jahres hat sich daraus aus meinen Augen zumindest ein bisschen mehr entwickelt. Ja. Bisschen verliebt. Ja. Allerdings hat sich das ein wenig schwierig gestaltet, weil er nicht weiß, was er will. Mhm. Also er weiß das mittlerweile, dass du etwas verliebt bist. Ja. Ja. Es kam aber folgende Problematik dazu. Wir arbeiten in einer Institution? Genau. Ja. Die von der Caritas gefördert wird. Ja. Wo Verhältnisse unter Arbeitskollegen gar nicht gerne gesehen werden. Wie in vielen Betrieben nicht, ja. Ja, und das ist halt ein Kündigungsgrund. Ja. Ich bin alleinerziehend. Mhm. Bin auf diesen Job angewiesen. Bei mir stand ein fester Arbeitsvertrag an. Ja. Und da musste ich leider einfach aus vernunftstechnischen Gründen sagen, das war's. Ach so, das heißt, ne? Du warst verliebt und hast aus vernünftigen Gründen gesagt, das geht nicht, ich brauche den Arbeitsvertrag und geh auf einen Rückzug. Genau, weil das wäre der einzige Grund gewesen, weshalb man mich hätte kündigen können. Hm. Ist er denn auch so verliebt in dich? Ja, das weiß ich halt eben nicht. Genau, du hast gerade ja schon eine Andeutung gemacht. Aber wie ist denn euer Kontakt gewesen? Habt ihr euch schon oft getroffen gehabt? Ja. Das ja. schon. Ja. Hm. Haben wir gemacht. Ist er denn solo? Ja. Ja. Soweit ich weiß schon. Mhm. Und er äußert sich nicht klar, was er von dir will. Oder ob er überhaupt was von dir will. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, Schluss aus und ihr trefft euch gar nicht mehr. Oder wie? Ja, halt auch erstens mal wegen diesem Arbeitsvertrag. Mhm. Und halt, weil er auch nicht so zuverlässig ist. Was heißt das? Also wenn wir jetzt eine Verabredung hatten, dann kam er halt oder kam nicht. Mhm, mh. Oder er hat dann halt kurz vorher abgesagt oder auch nicht. Mhm. Na, also war nicht ganz so zuverlässig. Und dann wusste ich auch von ihm, kurz nach der Betriebsfeier, also wo wir dann eigentlich mehr oder weniger, wo ich dachte, wir wären zusammen, dass er, also da hat er mir dann halt erzählt, dass er auch was mit einer anderen hatte. Achso, also die Sache ist im Prinzip gar nicht, wär sowieso nicht so dolle gewesen, weil du dir gar nicht sicher warst, was mit dem Typ los ist. Wie geht's dir denn jetzt mit der Entscheidung zu sagen, okay, ich habe jetzt auch wegen des Arbeitsvertrages, gehe ich da auf richtigen Rückzug? Verdammt schwierig, weil das war Anfang des Jahres und ich leide bei der Arbeit tierisch darunter. Du siehst ihn jeden Tag? Mhm. Ja. Naja, nicht jeden Tag, ich arbeite nur dreimal die Woche. Mhm. Und ich sehe ihn zweimal die Woche. Mann, Aleska, also ich würde ja immer so sagen, wenn die Liebe so stark ist von beiden Seiten, dann darf da auch kein Arbeitgeber zwischenfunken. Ja, wenn es von beiden Seiten. Wenn es von beiden Seiten ist. Aber da das offensichtlich ja nicht so klar ist. Ja, ist halt nicht klar. Ist es wahrscheinlich sogar sehr klug, dass du dich zurückgezogen hast. Mhm. Denn für was würdest du das riskieren? Für vielleicht nichts. Genau. Aber ich hab da echt dran zu knabbern. Das glaube ich, weil man ja auch dann konfrontiert ist mit der Person. Mhm. Und bei mir ging es jetzt einfach wirklich nur um die Vernunft. Ich habe es nur beendet, einfach nur außer Vernunft. Finde ich in diesem Fall, muss ich dir sagen, aber auch richtig. Ja. Danke. Wie gesagt, wenn das eine flammende Liebe von beiden Seiten wäre, dann hätte man eine andere Lösung finden müssen. Auf jeden Fall, ne? Ja. Aber so, ja, da musst du dich wahrscheinlich jetzt trainieren und abhärten, wenn du den siehst, da dreimal in der Woche, dass dir das nicht zu nahe geht. Und ich würde mich dann auch gar nicht weiter mit ihm groß privat beschäftigen und reden. Nein, das tue ich auch nicht, aber es ist trotzdem verdammt schwierig und sollten wir uns, also wir treffen uns ja gelegentlich auch von den Arbeitskollegen privat, dass wir dann mal losgehen. Das ist sau schwierig. Mhm. Also das letzte Mal haben wir dann auch nicht voneinander lassen können. Ja, aber das darfst du dann nicht machen. Dann musst du wirklich streng mit dir sein und wenn ihr da mit mehreren ausgeht, dann musst du dich an jemand anderen mit jemand anderen nicht unterhalten oder nicht ranhängen, so wollte ich es nicht sagen. Ja. Ja, Aleska, meine Sendung ist gleich rum. Da musste ich finde die Entscheidung richtig und da musst du jetzt einfach durch, glaube ich, und tapfer dich dagegen immunisieren gegen ihn. Ja, alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir, alles klar. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, du tschüss. Du machst echt einen super Job. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Tobias Funke. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin.